weil sie mir gesagt haben, ja, wir gehen jetzt nächste Woche irgendwie das Schlafzimmer kaufen, bezahlen. Dann kam er da mit einer Ausrede, ja, ihr habt doch eine Tochter, die 9 Jahre alt ist. Ja, meine Tochter. Okay, also ich verstehe, es geht ums Geld. Es geht ums Geld. Darum, dass ich versucht habe, ihn aus der Scheiße rauszuziehen, ja, in diesen 6 Monaten, weil ich erfahren hatte, dass er Schulden hat. Er hat Mahnzettel und so bekommen. Ja. Ich habe ihn versucht, von der Scheiße rauszuziehen und er hat mich die ganze Zeit angelogen. Ja, ja. Und das ist natürlich jetzt wirklich sehr traurig. Ich kann dir nur noch mal sagen, ich bin insofern aber auch etwas erstaunt, dass du so schnell den dann schon geheiratet hast. Da hätte man sich aber schon noch ein bisschen Zeit lassen können und den Typ sich genauer angucken. Jetzt hast du ihn in der Backe. Hast du den, gab es denn mal Momente, wo du dich auch in den verliebt hast? Ja, also so richtige Verliebtheit war es eigentlich nicht. Das war halt nur so, er war so nett und so lieb. Ja, aber stopp mal. Du warst nicht mehr in den verliebt und dann heiratest du den und hast vorher schon so üble Sachen erlebt mit einem Mann und in deiner Hochzeit. Da musst du doch besonders vorgewarnt gewesen sein. Ja, aber das war so halt, er hatte das, was mein Ex-Mann nicht hat. Er war so lieb, er war so nett, er war so. Du warst nicht, gut, aber du warst nicht mehr verliebt in ihn. Also, da muss ich ja sagen, bist du auch selbst schuld, dass du jetzt in dem Schlamassel da sitzt. Ja, aber was hätte es genützt, wenn ich jetzt auch in ihn verliebt gewesen wäre? Ich meine, das, was er mir jetzt angetan hat, das hätte er mir so dann auch wieder angetan. Ja, natürlich. Aber vielleicht wäre ein bisschen mehr Zeit auch gut gewesen. Jetzt ist natürlich die große Schwierigkeit, du bist weder in den verliebt, noch sind da große Gefühle. Die Gefühle, die ich für ihn hatte, die ich für ihn aufgebaut habe, die hat er ja jetzt alle zerstört. Die sind weg, also ich habe ja nichts mehr. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Also ich sehe auch keinen Sinn mehr. Also es ist so halt, er sagt jetzt, ja, gib mir noch mal eine letzte Chance. Ich werde das machen, ich werde nicht mehr spielen. Mhm. Ich werde nicht verbessern. Ich habe gesagt, mach eine Therapie oder so, habe ich ihm auch gesagt. Aber es ist halt irgendwie so, es ist irgendwie alles so durcheinander. Ich sehe keinen Sinn mehr. Ja, also wenn die Situation so ist, so traurig das ist, du hast gerade erst wieder geheiratet, spricht ja alles dafür, dass du dich dann nun erneut wieder zurückziehen solltest. Was soll man sonst sagen? Ja, also von meinen Tendenzen her ist das eigentlich, von meinen Gefühlen her ist das halt auch so. Ja, genau. Also ich weiß. Das ist natürlich schwierig jetzt für deine Familie und die ganze Umgebung, ist natürlich klar. Aber für dein Gefühl, es geht ja nur um dein Gefühl. Ja, also es ist halt auch so, ich weiß nicht, ob ich nochmal Kraft da reinstecken soll und die nochmal vertrauen soll. Würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen, warum, weil du die Hauptgrundlage, nämlich dass du in den Mann, dass da ein Liebesgefühl ist, das ist nicht da. Weswegen sollst du dann da Gefühle investieren und Kraft investieren? Warum? Warum? Also ist das Allerbeste, sich da so schnell wie möglich irgendwie rauszulösen. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Elif, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, vielleicht haben wir noch eine Idee, wie wir dir persönlich noch ein bisschen unter die Arme greifen können. Okay? Du legst auf und wir melden uns nochmal. Okay, alles klar. Bis dann, ciao. Okay, tschüss. Monika, 61. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Monika. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um die Geschichte, dass ich nach 40 Jahren Ehe und 4 Kindern von meinem Mann verlassen worden bin. Und er hat eine 30-jährige Geliebte. Wie alt ist er? Er wird 63. Und die Geliebte ist 30 Jahre? Die ist 30. 30 Jahre. Wann hat er dich verlassen? Also er ist jetzt im November, war das Trennungsjahr rum. Achso, vor einem Jahr schon. Also er hat vor einem Jahr mich verlassen, ja. Aber er wohnte dann noch im Haus. Wir haben dann eine Einliegerwohnung. Ach so, der wohnte bei dir im Haus? Ja, aber nur nachts ein paar Stunden und ansonsten war er nicht da. Und wo ist er jetzt zurzeit? Wohnt er immer noch in dem Haus? Nee, jetzt seitdem das Jahr rum ist, dann kam er nicht mehr. Ach so. Ja, ach so, und wegen des Trennungsjahres, ja, ich verstehe. Ja, und ich war natürlich total verzweifelt, wie alle anderen, die dann immer da bei dir auch anrufen. Und die eine Frau vorige Woche hat auch gesagt, sie hätte sich am liebsten die Gedanken aus dem Kopf geschossen. Und so weiter. Ich war auch total verzweifelt. Und am schlimmsten war es voriges Jahr Weihnachten. Das glaube ich. Die Kinder sind ja groß und so. Ja. Und ich war auch total am Boden, weil wir waren das super Liebespaar früher, mein Mann und ich. Ja. So, und dann habe ich aber daran gedacht, als ich 16 war, das ist also 45 Jahre her, eigentlich 46, da hatte ich einen Freund. Der war bei der Army, der war so ein bei der UNO, weil er NATO-Soldat oder wie es da heißt. Ja. Und ich war 16, er war aber älter. Ja. Und da wollte ich den unbedingt heiraten. Ja. Das ist ein Farbiger. Ja. Den fand ich so toll. Und er wollte mich nicht heiraten, weil er hat gesagt, er war so ein... Die mussten immer dahin, wo scharf geschossen wird, da wo es kritisch ist. Zu gefährlich. Gefährlich. Mhm. Er sagt, komm, ist die Tinte trocken von der Unterschrift auf der Hochzeitsurkunde. Könnte ich schon, hätte ich Witwe sein können und so. Mhm. Naja, das ging ja dann auseinander. Der musste dann zum Golf von Aden mit seiner Gruppe und dann hatte ich den verloren. Ja, über Jahrzehnte dann, ne? 45 Jahre. 45 Jahre. Ja. Ja, und ich wusste, der Bruder von ihm lebte in London. Mhm. Und ich wusste auch nicht, ob der noch lebt. Hätte ja sein können, dass er schon 45 Jahre auch tot ist. Ja. Ja, und dann habe ich versucht, den zu finden im Internet. Und habe in London gesucht und habe eine karibische, also der ist aus der Karibik gebürtig. Ja. Und habe da auf so einer karibischen Plattform auch seinen Namen gefunden. Also jetzt von ihm oder von dem Bruder? Nee, von ihm. Von ihm persönlich? Ja. Ja. Auf einer karibischen Plattform. Ja, da kann man so Rasterlocken, Friseure ausfindig machen oder karibische Musik bestellen oder sowas. Wie spannend. Erzähl, wie ging es weiter? Ja, und dann habe ich da mit denen, da habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben, mehrmals. Ja. Irgendwie kam es dann dazu, dass ein Freund von ihm mich angerufen hat hier in Deutschland, was ich denn wohl von ihm will. Ja. Und dann, ja, ich war mal sein Girlfriend, 45 Jahre vor 45 Jahren. Und? Ja, und dann haben wir telefoniert. Und er lebt wo? Er ist nicht verheiratet, er lebt in London, ja. Ganz in der Nähe von Portobello Road. So, habt ihr euch dann auch getroffen? Ja, und dann hat er sofort gesagt, er kommt sofort hierher. Ich sag, nee, lieber nicht. Aha. Ich komme lieber erstmal zu dir. Ja. Ja, dann bin ich nach London geflogen. Und ist ja irre. Ist ja irre. Und dann? Und dann habe ich auf dem Weg dahin, wurde mein Portemonnaie geklaut und meine... Kreditkarte war weg. Ja. Und da haben die im Hotel gesagt, nee, ich kann da nicht einchecken. Und dann kam er dahin und dann hat er gesagt, du kannst zu mir kommen. Mhm. Dann sind wir zu ihm in die Wohnung gefahren, haben uns umarmt. Er roch wie vor 45 Jahren. Und dann sind wir sofort in der Kiste gelandet. Nein! Ja. Wie spektakulär! Und ich war nie in den ganzen 40 Jahren meiner Ehe, nicht einmal untreu oder so etwas. Aber bei dem hat es sofort geklappt. Das ist ja spektakulär. Wie alt ist er jetzt? Ja, er war ja älter. Er ist jetzt 78. 78? Ja. Er war mal der Koch von Bob Marley. Nein! Ja. Ja, da kann der mal was erzählen. Ja, der kann viel erzählen. Monika. Und der streichelt mich und singt mir Lieder vor. Ja. Seid ihr denn jetzt zusammen oder was? Ja, ich bin da noch viel in Deutschland, weil ich hier meine Scheidung regeln muss und alles. Wir haben ja auch ein Haus und so. Und, ja, das ist aber meine Geschichte. Er will mich jetzt natürlich sofort heiraten. Ich habe gesagt, jetzt kann ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil ich noch nicht geschieden bin. Ach so, ja gut, ja, das kann man ja alles noch regeln. Ja, kann man ja alles. Na, das ist aber eine tolle Geschichte. Ja, finde ich auch. Ja, allerdings. Ich wollte damit eigentlich sagen, es gibt so viele Frauen, die da immer so verzweifelt sind. Und ich weiß das auch von Bekannten. Wenn nach so vielen Jahren eine Ehe kaputt geht, das macht die Menschen fertig. Das macht einen verständlicherweise. Kaputt. Aber bei dir ist das interessant und das kann man ja daraus lernen, dass man ist zwar traurig und man kann sich ja auch eine Weile hängen lassen, aber man darf sich nicht gänzlich hängen lassen. Ja, genau. Ne, man muss aktiv werden und du warst ja aktiv. Wenn du nicht im Internet gesucht hättest, hättest du ihn nicht gefunden. Ganz einfach. Ja, ich habe auch Schwierigkeiten gehabt. Ich habe nicht locker gelassen, ja. Ja, du warst dann auch ganz zäh an der Sache dran, ne? Ja. Es ist ja wie eine romantische, also wie ein Musikstück. True Love will never die. Ja. Und dann noch der Koch von Bob Marley. Ja, genau. Mann, oh Mann. Monika, ich freue mich sehr, dass du uns das erzählt hast. Ja. Alles Glück der Welt wünschen wir dir. Ja, dir auch alles Gute. Genieße es, alles, was du jetzt hast. Und schöne Grüße an deinen Freund. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht war Tobias Fritz. Und morgen sind wir wieder da mit unserem Thema Mein größter Wunsch. Was ist euer allergrößter Wunsch auf der Welt? Wir sind im Fernsehen ein bisschen später morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.